S2 Kultur. Hören Sie nun in unserer Spielzeit am Samstag das Hörspiel Der Zar und seine sieben Räte von Verena von Jerin aus dem Jahre 1963. Seid gegrüßt, liebe Kinder. Ich bin die Märchenerzählerin Nadjeschka. Woher ich komme, wollt ihr wissen? Nun, aus Russland, dem uralten, großen, geheimnisvollen Land. Wenn ihr nach Osten wandert, immer nach Osten, tagelang, wochenlang, dann kommt ihr dorthin. Das heißt, ihr kommt dann in das neue Russland, so wie es jetzt ist. Wenn ihr aber in das alte Russland wandern wollt, so wie es früher einmal war, dann müsst ihr zu mir, zu Nadjeschka, kommen. Ich werde euch eine lustige Geschichte erzählen, die sich in diesem alten Russland zugetragen hat, vor langer, langer Zeit, als es noch einen Zaren gab. Der saß auf seinem kaiserlichen Thron, hatte eine hohe, funkelnde Krone auf dem Kopf und regierte. Das heißt, der Zar, von dem ich euch heute erzählen will, regierte eigentlich gar nicht selbst. Er sah nur zu, wie regiert wurde. Schlecht regiert wurde, wie ich euch verraten kann. Denn dieses schlechte Regieren besorgten seine sieben Räte, die man die Weisen nannte. Aber sie waren gar nicht weise. Nein, sie spielten sich nur so auf. Bei näherem Betrachten stellte sich nämlich heraus, dass es lauter Schelme waren, richtige Erzgauner. Aber sie wussten dies gut vor dem Zaren zu verbergen. So gut, dass der Zar große Stücke von seinen Räten hielt. Wartet, ihr werdet sie gleich kennenlernen, diese sieben Weisen, die gar keine sind. Da ist schon der Erste, der Anführer sozusagen. Mein Name ist Strolchewitsch. Freut mich sehr, dass ich mich vorstellen darf. Und dies hier ist mein Freund Stolzjewitsch. Ich bin der Vornehmste unseres Rates, möchte ich bemerken. Keine Spur bist du das, Brüderchen. Der Vornehmste bin ich, Dumjelow. Was? Du bist bloß, was dein Name besagt. Dumm. Und dein Nachbar Stumjelow ist gleichfalls genauso wie sein Name, nämlich stumm. Unser lieber Stumjelow sagt fast nie etwas. Oder höchstens nur ab und zu einmal. Da habt ihr unseren Stumjelow gehört. Aber ich bin sozusagen das Gegenteil von ihm. Gestatten? Schwadronowski. Ich bin der redegewandteste und gebildetste der ganzen Runde. Bruderherz, sei nun endlich still. Jetzt bin ich an der Reihe. Mein Name ist Schnaufjewitsch. Das Atmen fällt mir ein bisschen schwer, müsst ihr wissen, weil ich ziemlich dick bin. Ich liebe gutes Essen, feine Eierchen, gute Wurst und vor allem fetten Schweinebraten. Ja, ja, das liebe ich alles. Der gute Schnaufjewitsch, er liebt auch mich. Mein Name ist Saufjewitsch. Nicht wahr, Brüderchen Schnaufjewitsch? Du liebst auch mich. Natürlich dich auch, Brüderchen Saufjewitsch. Dann gib mir das Fläschchen Wodka zurück, das du mir eben weggenommen hast, Brüderchen Schnaufjewitsch. Du trinkst zu viel, Brüderchen Saufjewitsch. Das schadet deiner Gesundheit. Und du isst zu viel, Brüderchen Schnaufjewitsch. Das schadet deiner Schönheit. Tut nichts, nichts, nichts, Herr Buch. Ja, Da haben wir sie nun beisammen, die 7 Räte unseres Zaren. Dass sie alle nicht viel taugen, werdet ihr wohl bemerkt haben. Viele im Lande merkten es, nur der Zar, der merkte nichts. Weiß der Himmel, wie die 7 es fertiggebracht hatten, seinen Blick derartig zu trüben. Denn dies war im wahrsten Sinne des Wortes geschehen. In seinem Palast und im kaiserlichen Garten, da konnte der Zar noch alles sehen wie bisher. Sobald er aber auf die Straße oder gar unter das Volk trat, sah er gar nichts mehr richtig. Ja, er schien völlig blind zu sein, besonders für alles, was seine Räte taten. Ich kann nur sagen, schön ist das für uns und nutzbringend, dass unser Väterchen Zar alles glaubt, was wir ihm vorschwindeln. Was du ihm vorschwindelst, mein lieber Strolzewitsch! Was heißt ich? Tu bloß nicht so unschuldig, Bruder Schwadronowski. Wer hat denn den Zaren eingeredet, dass 3 unserer größten Provinzen keine Abgaben mehr zahlen könnten? Dabei haben wir diese Abgaben um das Doppelte erhöht. Und haben alles selber eingesteckt. Und Stolzjewitsch hat dem Zaren beigebracht, dass die Ernte vernichtet sei. Und alle Weinbergchen verhagen. Und was in Wirklichkeit eingebracht wurde, floss alles in unsere Tasche. Schön. Stoi, halt. Du wirst doch alles mit deiner Dummheit verraten, Dummjelow. Ach was, Väterchen Zar merkt doch nichts. Und wenn sich das Volk beklagt, dass wir es ungerecht und grausam behandeln? Keine Sorge, der Zar merkt nicht. Er glaubt keinem Menschen, nur uns. Darum ist es wichtig, dass er möglichst lange in diesem für uns so segenvollen Zustand der Blindheit bleibt. Und deshalb ist es höchst bedenklich, dass sich seit einiger Zeit die Tochter des Zaren, die Prinzessin Dotschka, darum bemüht, herauszubekommen, was denn die Ursache der rätselhaften Blindheit ihres lieben Väterchens ist. Wir müssen verhindern, dass irgendjemand das herausbekommt. Sehr richtig, Brüderchen Schwadronowski, sehr richtig. Wir müssen irgendeine Ablenkung schaffen. Ich habe eine Idee. Eine großartige Idee. Da bin ich aber neugierig, was Saufjewitsch für eine Idee haben könnte. Eine ausgezeichnete sogar. Sei nicht immer so eingebildet, Stolzjewitsch. Also heraus damit, Brüderchen Saufjewitsch. Lass hören. Wir wollen den Zar. Ausgezeichnet. Ich, der Zar, finde euren Vorschlag ganz ausgezeichnet. Ihr, meine getreuen Räte, habt also beschlossen, dass die Untertanen meines Landes ab sofort zu melden haben, was sie geträumt haben. Sehr wohl, Majestät. Sofern es ein besonderer Traum ist, der dann von uns Räten gedeutet werden muss. Weil wir nämlich der Ansicht sind, dass sich vielleicht aus einem Traum eines eurer Untertanen die Ursache eurer seltsamen Blindheit herausstellen könnte. Gut, selbstverständlich müsste jeder eurer Untertanen, der sich einen Traum von uns deuten lässt, dafür einen Rubel bezahlen. 3 Rubelchen. Einer ist zu wenig für so viel Mühe. Das muss gesetzt werden. Genehmigt, meine lieben Räte. Euer Vorschlag wird sogleich in die Tat umgesetzt. Und die Rubelchen werden rollen. Und die Rubelchen rollten. Denn viele, viele Untertanen kamen, die einen merkwürdigen Traum gedeutet haben wollten. Die 7 Räte hatten nämlich bekannt machen lassen, ein Traum werde die Lösung bringen, wie die seltsame Blindheit des Zaren zu beheben sei. Und jeder Untertan lieferte mit seinem Traum den Räten die 3 Rubelchen ab. Und das war für die Weisen die Hauptsache. Aber ein Mittel, das dem armen Zaren das Augenlicht hätte wiedergeben können, das fand sich nicht. Nein, leider, mein liebes Kind. Bisher hat sich kein Traum gefunden, der eine Erklärung und vor allem die Heilung meiner merkwürdigen Blindheit hätte bringen können. Hier im Palast kann ich alles erkennen, aber sobald ich nur den Kopf über die Gartenmauer hinausstrecke, ist alles trübe und undeutlich. Und dabei bemühen sich meine lieben Räte ganz außerordentlich. Den ganzen Tag sind sie damit beschäftigt, Träume zu deuten und ihre Taschen zu füllen. Oh. Liebes, liebes Väterchen Zar, merkst du denn gar nicht, was für ein böses Spiel diese deine treuen Berater mit dir treiben? Ach, du kannst sie bloß nicht leiden. Ich beschwöre dich, Väterchen Zar, folge meinem Rat nur ein einziges Mal. Lass diese 7 Gauner wissen, dass deine Geduld jetzt erschöpft ist und dass sie ihre Stellung und vielleicht sogar ihr Leben verlieren werden, wenn sie nicht, sagen wir, innerhalb von 4 Wochen herausfinden, was die Ursache deiner sonderbaren Blindheit ist. Na ja, wie du willst, mein Töchterchen. Versuchen wir auch noch dieses Mittel. Nicht zu glauben! Nicht zu glauben! Empören, geradezu empören! Dass uns die Tochter des Zaren das antun darf! Wir müssen sogleich in alle Welt Boten schicken! Heilkundige Ärzte ausfindig machen, Sachverständige, die sich bemühen, die Krankheit unseres Zaren sofort zu heilen. Damit er sehen kann, was sich außerhalb seines Palastes zuträgt, aber dann merkt er doch, dass wir... Willst du wohl still sein, Dumjalov? Aber was hilft es, wenn er weiter blind bleibt außerhalb seines Palastes und wir verlieren unser Amt und unser Leben? Entsetzlich, entsetzlich! Dabei haben wir so schöne Geschäftchen gemacht. Exzellenzen, meine Herren, Herr von Streuchchen, Exzellenz Dumjalov. Was muss uns passieren, nach so vielen Jahren treuer Aufopferung? Man droht uns und einfach lächeln. Sonderwetter, hört mich endlich an. Ja, was gibt's denn, Palastwächter? Es ist wieder einer draußen, der seinen Traum gedacht deutet haben will. Wer ist es denn? Ein Kaufmann. Michail Michailowitsch heißt ein er. Ein Kaufmann. Ein Kaufmann hat Geld. Dem können wir noch schnell etwas abnehmen. Lass ihn herein, Palastwächter! Aber die ehrenwerten Herrenräte irrten sich. Herr Michail Michailowitsch war zwar Kaufmann, aber arm. Sehr arm sogar. So konnte er statt der 3 erforderlichen Rubel nur mehr einen einzigen für die Deutung seines Traums ausgeben, weil er nur noch diesen einzigen Rubel hatte. Macht nichts, Michail Michailowitsch. Gebt nur euer letztes Rubelchen her. Hier. So, und jetzt erzählt uns euren Traum. Also, mir träumte, ich stünde in meinem Küchengarten. Mitten darin befand sich ein großer Baum. Das heißt, nur in meinem Traum stand er da. Sonst ist dort nämlich nichts zu sehen, das einem Baum gleich ist. Nur Gemüse und Kräutchen und Zwiebelchen und alle die hübschen Pflanzen, die Sonjeschka, mein geliebtes Frauchen, für die Kochkünste benötigt, mit denen sie mich erfreut. Zur Sache, Herr Michailowitsch. Wir können hier nicht stundenlang eurer Traumerzählung zuhören. Noch dazu für nur reinen Malinki-Rubel. Wir haben andere, wichtigere Geschäfte. Selbstverständlich. Ich werde mich beeilen, Exzellenzen. Ganz außerordentlich werde ich mich beeilen. Also? Also, wie ich da in meinem Küchengärtchen unter dem Baum stehe, der sich aber nur in meinem Traum dort befindet, sehe ich auf einmal unter diesem Baum... Na, was habt ihr da gesehen? Schnell, unsere Zeit ist kostbar. Was ich da gesehen habe? Gewürm. Es ringelten sich da Schlangen und Schlängelchen und andere Würmer, die ich gar nicht kenne. Nein, es war gar kein schöner Anblick. Und als ich mich tiefer beugte unter diesen Baum, den es gar nicht gibt, da gab es plötzlich einen großen Krach und der ganze Garten war von Wasser überschwemmt. Wasser, wie schrecklich! Sei doch still, Saufjewitsch! Und dann, Michail Michailowitsch? Dann bin ich aufgewacht. Ein sehr dummer Traum. Ein Traum, mit dem man gar nichts anfangen kann. Albern, ausgesprochen albern. Aber die Deutung, meine Herren Exzellenzen, die Deutung. Ich habe euch doch dafür mein allerletztes Rubelchen gegeben. Vielleicht lässt mein Traum erkennen, was unserem gnädigsten Zaren... Gar nichts lässt der Traum erkennen. Er ist so dumm, dass eine Deutung mit nur einem Rubel gar nicht erkauft werden kann. Aber weil wir edle Menschen sind... Sehr edle Menschen. Und weise, höchst weise dazu. Wollen wir euch eine Deutung eures Traumes geben? Ihr wart betrunken. Ganz einfach betrunken. Nein. Und jetzt hinaus mit euch, aber schnell! Bestürzt lief der Kaufmann Michail Michailowitsch, den die Weisen um sein letztes Rubelchen erleichtert hatten, seinem Hause zu. Da sah er am Straßenrand einen jungen Mann sitzen, der vergnügt mit einigen Kieseln spielte. Hey, guter Freund! Warum so traurig? Du möchtest wohl dein Rubelchen zurückhaben, das dir die sieben Weisen für ihre Traumdeutung abgenommen haben. Woher weißt du? Ach, eine miserable Traumdeutung übrigens. Setz dich zu mir. Ich werde dir deinen Traum besser auslegen. Der Kaufmann Michailowitsch zögerte nicht, setzte sich zu dem jungen Mann an den Straßenrand und erzählte seinen Traum. Und nun bekam er etwas ganz anderes zu hören als vorhin im Zarenschloss. Geh in deinen Garten, Michail Michailowitsch. Genau an die Stelle, wo in deinem Traum der Baum gestanden hat, unter dem du die Schlangen gesehen hast. Ja. Nimm einen Spaten und grabe, grabe. Ja. Und du wirst sehen, was du dort findest. Ich danke dir. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie du heißt, guter Freund. Ich heiße Mirzanin. Aber nun, lauf schnell nach Hause. Und der Kaufmann Michail Michailowitsch lief. Und schon von Weitem rief er seiner Frau zu. Sonja! Sonjeschka! Einen Spaten! Ich brauche sofort einen Spaten. Einen Spaten? Wozu willst du einen Spaten, Michail? Ich muss sofort in unserem Garten graben. Unter dem Baum. Aber es steht doch kein einziger Baum in unserem Gärtchen. Aber an der Stelle, an der einer stehen könnte, an der er in meinem Traum gestanden hat, da muss ich graben. Gute Mutter von Kasan, mein lieber Mann ist verrückt geworden. Michail Michailowitsch grub und grub. An der Stelle, an der in seinem Garten ein Baum hätte stehen können. Oder vielmehr, an der dieser Baum in seinem Traum gestanden hatte. Und er fand... Sonja, Sonjeschka, Täubchen! Er hatte recht, der junge Mann, mein neuer Freund Mirzanin. Er hatte recht. Schau, was ich hier habe, schau doch! Gold, Michail Michailowitsch! Das ist Gold, ja. Gutes, rotes Gold. Oh, es ist nicht zu glauben, Gold. Ja. Oh, was fangen wir nur damit an? Ich weiß schon, was ich damit anfangen. Wein doch nicht, Sonjeschka, mein Täubchen. Jetzt mache ich unser Geschäft wieder flott, unser Kramlädchen. Ich kann neue, gute Ware kaufen. Und du bekommst die schöne rote Bluse. Die seidene vom Schneider Sushi nebenan, die du dir so sehr gewünscht hast. Oh, wie bin ich glücklich. Die rote Bluse. Oh, Michail Michailowitsch. Ja, vor allem, mein Freund Mirzanin bekommt die Hälfte von unserem Schatz. Ich zeig mich ihm erkenntlich. Jawohl, das tue ich. Komm, Sonjeschka, wir wollen das Gold in zwei Haufen teilen. Ja. Beide ganz gleich groß, ja. Ja. Den einen behalten wir, ja. Den anderen bekommt Mirzanin. Du gib mir deine Schürze, mein Täubchen. Ich trage das Gold gleich zu meinem Freund Mirzanin. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, dass Mirzanin sehr erfreut war, als Michail Michailowitsch angerannt kam und ihm aus der Schürze seiner Sonjeschka einen ganzen Haufen Goldstücke in den Schoß schüttete. Da und da. Nimm, Freundchen, nimm. Das gehört alles dir. Aber nein, du brauchst mir doch davon nichts abzugeben. Ja. Sei bedankt, mein Freund. Gott segne dich. Leb wohl. Dos vidanya. Weg ist er. Und ich konnte mich nicht mal bedanken. Der gute Michail Michailowitsch. Der gute Michail Michailowitsch lief indessen auf seinem Nachhauseweg den sieben Weisen in die Quere. Sie machten gerade einen kleinen Spaziergang, um sich von den Sorgen zu erholen, die sie seit kurzem bedrohten. Denn der Zar hatte wirklich die Drohung ausgesprochen, dass sie ihre Ämter und vielleicht sogar ihr Leben verlieren würden, wenn sie nicht endlich die Ursache seiner sonderbaren Krankheit herausfänden. Als Michail Michailowitsch den 7 Würdenträgern begegnete, konnte er sich nicht enthalten, ihnen zuzurufen. Oh, meine Herren und sogenannten Weisen. Was heißt sogenannten? Schämt euch, dass ihr nicht imstande gewesen seid, meinen Traum zu deuten. Ein junger Mann, den ich zufällig auf der Straße traf, hat ihn mir ausgelegt und mir dadurch zu großem Reichtum verholfen. Was? Was du nicht sagst? Ein junger Mann? Wie heißt er denn? Wo ist er zu finden? Sag uns sofort den Namen. Oder du wirst verprügelt. Einfach verprügelt. Zuerst von jedem von uns 7 einzeln, dann von allen zusammen. Aber ja. Ich werde euch zu ihm führen. Aber schnell auf der Stelle, schnell. Skornos! Michail Michailowitsch führte die 7 Gauner, die sich Weise nannten, zu Mirzanin. Die 7 setzten sich zu ihm an den Straßenrand und begannen, auf ihn einzureden. Guten Morgen, geliebter Freund. Aber ich kenne euch doch gar nicht. Du wirst uns schon noch kennen. Unsere Verehrung wird erzeugt. Unsere Hochachtung. Und Liebe. Wie ist dein Name, teuerster? Ja, wie ist dein lieber ehrenwerter Name? Ich heiße Mirzanin. Wir brauchen deinen Rat, Freund Mirzanin. Deine Hilfe. Wir möchten dich fragen, ob du wohl imstande bist, uns ein Rätsel zu lösen. Ein ganz schweres Rätselchen sozusagen. Worum handelt es sich? Unser Väterchen Zar vermag alles zu sehen, solange er sich in seinem Palaste befindet. Sobald er aber aus ihm heraustritt, ist er sogleich erblindet. Total erblindet. Ich weiß die Lösung des Rätsels. Nicht möglich. Wunderbar. Und ich kann dem Zaren sein früheres Sehvermögen wieder verschaffen. Herrlich. Dann sind wir ja gerettet. Gerettet? Ihr? Kommt sofort mit uns zum Zar. Du sollst reiche Geschenke von uns für die Heilung erhalten. Aber wie kannst du denn so etwas versprechen, Schmadronowski? Versprechen kann man doch alles, Strolchewitsch. Man braucht es ja nicht zu halten. Mirzanin begab sich also mit den 7 in den kaiserlichen Palast. Im großen Thronsaal saßen der Zar und seine Tochter, umgeben von dem gesamten Hofstaat. Gnädigster Zar, wir, deine getreuen Räte, bringen dir hier jemand, den wir mit Mühe ausfindig gemacht haben. Mit großer Mühe. Er weiß, wie deine seltsame Krankheit zu heilen ist. Und damit unser Leben zu retten. Er sieht nett aus, der junge Mann, Väterchen, und vertrauenerweckend. So. Wie mögen die 7 Strolche nur zu ihm gekommen sein? Bist du wirklich imstande, mich zu heilen? Ja, und wie willst du das anstellen? Ich will mir alle Mühe geben, mein hoher Herr und Zar. Erlaubt, dass ich mit euch und eurer Tochter in eure Gemächer gehe. Ohne uns, Räte? Gewiss, ohne euch, 7 Weise. Schlafgemach, hoher Herr? Ja, dies ist das Schlafzimmer meines Vaters. Gnädigster Zar, befehlt, dass von eurem Lager die goldene Decke abgenommen werde. Gut, es sei. Man nehme die goldene Decke ab. Auch die seidene Decke darunter. Alle Kissen. Das gesamte Unterlager, mit einem Wort alles. Ihr habt es gehört, Diener. Mit einem Wort alles. Nehmt es ab. Oh. Vater, sieh doch! Unter all den vielen Federn und dem Bettzeug liegt... Eine Nuss! Eine große Nuss! Und um diese Nuss ringen sich 7 kleine Schlangen. Und diese 7 kleinen Schlangen? Sind die Ursache eurer Blindheit, Herr Zar. Oh. Dieser Blindheit, die euch befällt, sobald ihr euren Palast verlasst. Die hässlichen Tiere hier stellen eure 7 Räte dar, die euch belügen und betrügen und euch Sand in die Augen streuen, so dass ihr nicht seht, was wirklich geschieht. Ich habe es schon immer geahnt, aber du wolltest mir nicht glauben, Fetisitzer. Und ich habe ihnen vertraut und sie allen anderen Menschen vorgezogen. Und sie benutzten dieses Vertrauen, eure Augen zu trüben, damit ihr nicht sehen konntet, wie sie euer Land und euer Volk behandelten und sich selbst bereicherten. Ja, aber wie ist da Hilfe zu schaffen? Was muss geschehen, dass ich wieder alles sehen kann wie früher? auch außerhalb meines Palastes. Lasst schleunigst dieses Gewürm aus eurem Palast entfernen. Man soll es in eine eiserne Kiste schließen und an der tiefsten Stelle des Meeres versenken. Und eure sieben Weisen... Sie werden ebenso schleunigst entfernt. Wir schließen sie in einen hölzernen Kasten, nämlich in eine verschlossene Kutsche, und lassen sie weit außerhalb der Grenzen unseres Landes absitzen. Und sie dürfen sich nie, nie wieder bei uns blicken lassen. Eine fast zu milde Strafe für diese Halunken. Aber wenn eure schöne Tochter es so wünscht, Herr... Dann soll es geschehen. Und wenn dies alles besorgt ist, dann... Dann zeigt euch eurem Volk. Meine Untertanen, ich kann wieder sehen. Ich kann wieder sehen. Und jetzt sehe ich, dass außerhalb meines Palastes alles ganz anders ist, als es meine Räte mir geschildert haben. Wie vieles muss geändert, verbessert werden. Häuser, die instand gesetzt werden müssen, Land, das neu verteilt, Menschen, denen geholfen werden muss. Wie viel Unrecht ist wieder gut zu machen? Und bei alledem sollst du mir helfen, denn dir verdanke ich es ja, dass ich wieder richtig sehen kann. Wie heißt du eigentlich, mein junger Freund und Retter? Mirzanin, Herr. Du sollst künftig mein Ratgeber sein, Mirzanin. Und, wer weiß... Vielleicht einmal mein Nachfolger werden, wenn meine Tochter die Prinzessin... Ja, so hat sich die Geschichte damals zugetragen. Und Mirzanin hat wirklich die schöne Zarentochter zur Frau bekommen und später selbst über das Russische Reich regiert. Die sieben Räte aber... Wo die geblieben sind, wollt ihr wissen? Nun, die große hölzerne Kutsche hat sie weit hinter den Grenzen des Landes abgesetzt. Da saßen sie nun, mitten in einer öden Gegend. Und sie liefen auseinander. Jeder nach einer anderen Richtung, wo er sein Glück zu machen hoffte. Manchmal kann man noch dem einen oder anderen von ihnen da oder dort begegnen. Ihre Namen, die haben sie inzwischen freilich geändert. Aber wir wissen doch, wie sie einmal geheißen haben, die sieben weisen Räte des Zaren, die so wenig weise gewesen sind. Strolchewitsch. Strolchewitsch. Schnaufjewitsch. Saufjewitsch. Schwadronowski.